Jede Kugel, die ich fange, gibt mir recht. Will kein Vertrag und ich will mich nicht vertragen. Lass mir gar nichts sagen. Brauch ein Double, ich will einmal um die Welt. Hast du das verstanden? Ich sag ihm gute Nacht. Geschichte der Musik, die ich runterlad. Fahre durch die Stadt. Soundtrack, Pocahontas. Geh nicht vom Gas, wieg mich am Bass. Steif im Wagen, ein Typ mit Bart. Zu Blickkontakt, geh nicht vom Gas. Doch sie wird nur mit den Augen rollen. Ihre Blicke werden leer und sie wandern auf Beton. Jedes Mal, wenn er nach Hause kommt.